Aber was ist denn das? Sind eure Hände auch plötzlich verschwunden? Ich habe keine Hände mehr. Ei, da sind die Hände wieder. Meine Hände sind verschwunden, ich habe keine Hände mehr. Ei, da sind meine Hände wieder. Tralalalalala. Meine Ohren sind verschwunden, ich habe keine Ohren mehr. Ei, da sind meine Ohren wieder. Tralalalalala. Meine Nase ist verschwunden, ich habe keine Nase mehr. Ei, da ist meine Nase wieder. Tralalalalala. Mein Mund, der ist verschwunden, ich habe keinen Mund mehr. Ei, da ist mein Mund ja wieder. Tralalalalala. Meine Augen sind verschwunden, ich habe keine Augen.